Ah, moin moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt, meine bipolaren Freunde. Ist das heiß, Leute? Ist das heiß, heiß, heiß, heiß, Baby? So, komm gerade von der Gassi-Runde wieder, hab mich mit einem Mädel getroffen. Der Hund hieß, glaube ich, Archie? Ich leide ja unter Demenz, unter Archie, und das Mädel heißt... Heißt Sonja, glaube ich. Müsste Sonja sein, ne? Und ja, Elli hat sich gut mit dem Kleinen. War das jetzt ein Havane? Was habe ich gerade gesagt? Havanese? Nee, Pung, Ping, Pungi, Mungi, Mungi, Pi, Pi, Pi. Keine Ahnung. Pikachu. Nee, die Marke gibt's nicht. Michu? Michu? Ist auch egal. Auf jeden Fall ein kleiner, süßer Wollknäuel-Fratz, gerade ein Jahr alt geworden, glaube ich. Und ich schwitze wie Sau, du. Leute, oh, ich hasse ja so Fahrradfahrer, die mit 100 Stundenkilometer da durch den Burger Busch Fliegerhaus brettern, ne? Dann habe ich gesagt, nicht so schnell. Und dann ist er auch noch abgestiegen. Und dann, was? Was jetzt? Was willst du jetzt? Hey, was willst du? Hätte nur noch gefehlt, hey, willst du auf die Fresse? Hey, komm, ich hau auf die Fresse. Die sind alle so aggressiv, die Leute. Besonders bei dem schönen Wetter. Ich verstehe das gar nicht. Ne? Ich verstehe das gar nicht. Ja, ich sippel mir hier gerade einen ab. Trinke mir gerade einen schönen Krombacher Pilz, eiskalt. Vielleicht nachher noch ein Whisky-Cola, eiskalt. Aber das weiß ich noch nicht. Elli hat schön Pipi und Kaka gemacht. Und ja, Fliegerhorst ist immer richtig schön zum Laufen. Morgen um 8 Uhr trifft sich die Hundetruppe und dann, ich hoffe, das ist morgen nicht so heiß. Und ja, wollte ich noch was sagen? Sonst rege ich mich wieder nur dermaßen über Fruchtfliegenbestäuber auf und das ist es nicht wert. Aber der wurde aggressiv, ne? Der ist mit dem Fahrrad weitergefahren und auf einmal stehen geblieben. Hä? Was, was, was? Und jetzt, was? Was und jetzt? Möchtest du Rose kaufen? Komm, ich tue dir Rose verkaufen, ne? Ist das ironisch, der hat bestimmt keine Rose dabei. Also von dem würde ich auf jeden Fall keine Rose kaufen. Mäuschen kaut gerade ihren Kauknochen und trinkt mir gerade einen Kornbacherpilz eiskalt. Und bleibt mir gewogen, Freunde der Sonne, Freunde der Nacht. Euch allen noch einen schönen, stressfreien Samstag und tief durchatmen, ganz ruhig. Ganz tief durchatmen. In diesem Sinne. Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen. Ah ja.